Kundgabennummer 199 vom 24.11.1937. Fortsetzung zu Nummer 198. Kampf des Lichtes mit der Finsternis. Wo dein Wille sich dem Geistigen zuwendet, wird dir auch die Kraft gegeben werden, dein Ziel zu verfolgen. In deinem Herzen liegt die Gewähr für dein Streben. Im Herzen wirst du es fühlen, dass die Verbindung mit dem Heiland dir göttliche Gnade zufließen lässt. Und du wirst im Glück und innerem Frieden der Zukunft entgegensehen können. Wo sich der Heiland um die Seinen bemüht, bringt dir ein jeder Tag Segen. Doch danke dem Herrn auch für jeden Tag, der dich sein Wort lehrt. Und nun beginne, wo die Wesen des Lichts mit der Finsternis streiten, wird kein Körnchen verloren gehen. Es ersteht alles von Neuem, immer mit dem Streben nach dem Licht. Die kleinsten Wesenheiten bleiben im Weltall bestehen und formen sich je nach der Dauer ihres Lebens immer wieder um. Sie gelangen endlich in einen Zustand, wo sie nach eigenem Ermessen über sich selbst verfügen können, doch immer dem Willen des Schöpfers untertan. Wo dann ihre eigene Willensfreiheit einsetzt, tragen sie nun auch die Verantwortung für den weiteren Werde- und Entwicklungsgang, für die Reife ihrer Seele. Ihre Bestimmung ist, zurück zum ewigen Licht zu kommen, von welchem sie ausgegangen sind. Doch in welcher Zeit sie diese Bestimmung erreichen, ist ihnen selbst überlassen worden. Darum ist unausgesetzt das Ringen dieser Lichtwesen gegen die Macht der Finsternis. Wer aus diesem Kampf siegreich hervorgeht, trägt nun seinerseits dazu bei, dem Schwachen zu helfen, und die schärfste Waffe im Kampf gegen den Widersacher ist die Liebe. Amen.